So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch herzlich zum Team Polgef am 18.04.2017 um 20 Uhr. Wir sind heute ein bisschen reduziert, weil doch so der ein oder andere heute andere Dinge tun muss. Insofern bräuchte ich dann auch bitte jemanden, der sich ein bisschen mit ums Protokoll kümmert. Das kann ich nicht gleichzeitig machen. Und also wir können das gerne mit alle machen, aber dann sollten auch alle reinschreiben. Und dann haben wir die Sitzung eröffnet um 20 Uhr. Protokoll machen alle oder meldet sich jemand freiwillig? Lass mal alle, ich probiere mal so viel wie es geht mitzuschreiben. Sehr schön, vielen Dank. Gut, Moderation und Aufzeichnung mache ich. Dann wären wir beim Organisatorischen. Hat da jemand was? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir bei den laufenden Projekten bundesweite Themenwochen. Michael. Ja, Gabriele hat bei den Schatzmeistern angefragt, welche Landesverbände jetzt wie viel gespendet haben für die Themenwochen. Das Logfile für die Themenwoche Videoüberwachung ist ja fertig. Geklärt hat sich das noch nicht mit dem Flyer. Wir sollten aber bald mal ansprechen, wann wir die Themenwoche denn ungefähr durchführen wollen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch vor den Landtagswahlen Schleswig-Holstein und NRW sein sollte. Dann müssen wir es allerdings bald auf den Weg bringen. Oder ob wir die halt in den Bundestagswahlkampf mit hineinziehen. Okay, ich habe es mal so ein bisschen so notiert. Ja, was ist denn rausgekommen bei Gabrieles Anfrage? Die läuft noch. Also es ist auf jeden Fall genug Geld da. Nur ich wollte gerne die Übersicht haben, damit ich auch weiß, wie viel die einzelnen Landesverbände dann von den Logfiles bekommen. Das ist jetzt mal so ein bisschen verklausuliert. So, Wahlkampf NRW. Da hat sich der Masch für heute entschuldigt. Der hat weiter unten auch was reingeschrieben. Da können wir dann dort wohl vorlesen. Und dann wären wir beim Wahlkampf Schleswig-Holstein. Ich sehe hier im Moment niemanden. Weiß jemand was? Dann würde ich da mal sagen, die tun Dinge. Könntest du eben nochmal den Link zum Pad in dem Mumble-Chat setzen? Im C ist, glaube ich, ein altes Pad verlinkt. Hast du? Ja, danke. Okay, gut. Und dann sind wir beim Bundestagswahlkampf. Jürgen. Ja, ich kann als erstes mal sagen, mein Pad geht dauernd zu. Also kann leider nicht viel schreiben. Ja, so mit stabil ist nicht. Gut. Ja, bei uns ist natürlich hauptsächlich die Vorbereitung des Treffens in Chemnitz hat hohe Priorität. Das ist ja kommendes Wochenende. Ich kann hier nochmal sagen, wir werden auch sehr viel von der Orga machen oder wir haben uns von der Orga ganz viel vorgenommen. Also wenn noch Länder ihre Orga-Leute hinschicken wollen, die uns unterstützen vor Ort, wäre das gut. Es gibt auch heute dazu noch eine kurze Mail an alle LAFOs. Das können wir uns vielleicht ein bisschen ans Bein binden, dass das jetzt mit der, dass wir da doch sehr viel Orga machen, ein bisschen spät kommt, aber die Dinge zwingen einen einfach schon mal dazu, andere Sachen in den Vordergrund zu stellen, was wir möchten, als das, was man erst geplant hat. So. Okay, gibt's dazu Fragen? Gut. Sind denn dann junge Piraten anwesend? Das scheint nicht der Fall zu sein. Die tun also Dinge, das merken wir uns jetzt. Gut, dann sind wir bei den Polgef-Berichten. Christos und Alex haben sich beide entschuldigt. Michael? Ja, ich vermute, das Pad ist bei mir noch nicht aufgegangen, weil der Rechner so langsam ist, aber ich vermute, im Pad habt ihr unter Bundestagswahlkampf das Piratenradio noch nicht eingepflegt. Nee, das ist noch nicht fix drin. Du erinnerst dich aber an die letzte Woche und die Woche davor? Pausenlos, ja. Hilf mir mal dran denken, dass ich das endlich einpflege. Piratenradio, gibt es denn dazu was? Ja, also ich bin mit Bastian ja in Kontakt, dass wir das ein bisschen institutionalisieren. Ich würde das gerne auch in Chemnitz mit den anderen Kandidaten einmal besprechen. Themen gibt es ja genug, wie wir es organisieren, dass regelmäßig da Gesprächsrunden dann stattfinden. Technisch ist das wohl soweit vorbereitet. Bastian hat auch Interesse, Zeit, wohl die Moderation zu machen. Also eigentlich müssen wir das nur angehen, würde ich aber gerne gemeinsam in Chemnitz dann unter anderem besprechen. Okay, also ich habe jetzt erstmal reingeschrieben, wird derzeit organisiert, viel mehr konnte ich gar nicht reinschreiben. Okay. Ja, dann hatte ich gesagt, also Christos und Alex haben sich entschuldigt. Michael Knödler hat sich ebenfalls entschuldigt. Bei uns laufen momentan die Planungen für die Bayern-Marina. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Das hört sich nicht so an. Und dann sind wir bei Berlin, Franz Josef. Ja, hallo, groß in die Runde. Bei uns war jetzt osterbedingt auch nicht so viel, außer dass in Berlin einige angefangen haben, Unterschriften zu sammeln und dabei sind. Das geht wahrscheinlich besser als woanders, aber läuft auch eher schleppend. Also ich bin mal gespannt, wie viel da ist, wenn ich jetzt morgen wieder in die P9 komme. Wir haben am Donnerstag eine Aufstellungsversammlung in Friedrichshain-Kreuzberg. Dann fehlen uns danach noch 3 Bezirke in Berlin, wobei da auch einer noch terminiert ist. Und eine Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, die würde ich ja gerne mal in die Runde werfen. Also um Beschlussfähigkeit auf der AV zu erreichen, habe ich einfach mal die Leute, von denen ich wusste, oder auch einfach mal geguckt, wer da so ist, Mitglied noch ist, und die Leute dann einfach persönlich angesprochen. Das werde ich auch mit den Unterstützungsunterschriften machen. Da wirklich einfach mal persönlich hingehen an einem Abend, alte Piraten, die vielleicht sich gar nicht mehr erinnern, noch welche zu sein, ihnen die Bögen in die Hand drücken und sagen, hier, füll doch mal aus, nimm noch mal 3 mit. Und das Ganze vielleicht, glaube ich, läuft ein bisschen besser als die Postaktion, wenn wir die Mitglieder einfach nur alle anschreiben. Okay, vielen Dank. Gibt's dazu Fragen? Damit wären wir bei Brandenburg. Der Thomas Langen hat sich ebenfalls entschuldigt, hat noch so ein bisschen Info dagelassen zu dem Open Meeting Kurzvortrag, der ja letzte Woche angekündigt worden war. Der ist wohl gut gelaufen soweit, nicht übermäßig gut besucht, aber ansonsten technisch funktioniert's, wurde auch per Stream übertragen und die Technik kann wohl genutzt werden. Ja, dann sind wir bei Bremen, da hat sich der Alex entschuldigt. Und schon sind wir in Hamburg. Ist aus Hamburg jemand anwesend? Hamburg tut Dinge. Der Michael Kittlaus hat sich ebenfalls entschuldigt. Ist eine Vertretung anwesend? Dann würde ich doch mal sagen, da schreiben wir auch tun Dinge rein. Mecklenburg-Vorpommern. Ist aus MecPom jemand da? Das hört sich jetzt auch nicht so an. Aus Niedersachsen haben sich Adam Wolf und Thomas Gansko entschuldigt. Die haben Fraktionsdinge zu tun. Und dann sind wir bei Nordrhein-Westfalen. Glaubt's oder lasst es, Marsch hat sich ebenfalls entschuldigt, aber er hat ein bisschen Bericht dagelassen zum Wahlkampf in NRW. Allerorten wird fleißig plakatiert. Wahlkampfmittel sind eingetroffen und in Verteilung. Der WDR Kandidatencheckist online mit 99 Direkt- und 36 Listenkandidaten, insgesamt 107. Da ist dann auch im Pad ein Link. Die Podiumsdiskussionen laufen meist gut und mittlerweile kommt auch mehr mediale Erwähnung. Und damit wären wir dann jetzt in Rheinland-Pfalz bei Jürgen. Ja, bei uns gibt es nicht viel Vorbereitung auch für den Landesparteitag, der am 13. Mai in Koblenz stattfindet. Macht da gleich noch einen Link drunter. Ansonsten, mal wieder ein paar mehr Infostände. Leider über Ostern auch auf dem schlechten Wetter ein bisschen mehr zum Opfer gefallen und das mit den Unterschriften läuft immer noch schleppend. Hauptsache, es läuft wenigstens was. Habt ihr Fragen an Jürgen? Das hört sich auch nicht so an. Ist denn aus Sachsen jemand anwesend? Die tun also auch Dinge, aber den Ingolf habe ich gesehen. Sachsen-Anhalt, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Mein Pad ist aber gerade wieder weg. Jetzt muss ich das alles aus dem Kopf. Da steht Teil Ostermarsch und Unterschrift. Ja, gut, das fällt mir noch ein. Wir waren gestern in Stendal beim Ostermarsch mit präsent, haben da auch mal wieder ein bisschen Flagge gezeigt. Wir wurden auch noch an und gut aufgenommen von den anderen politischen Parteien und Organisationen, waren auch ein paar interessante Gespräche dabei. Unterstützerunterschriften haben auch gesammelt, Stücker 15, ja, also es ist sehr, sehr schwer, dort selbst bei solchen Veranstaltungen einen Fuß auf die Erde zu bekommen, aber zumindest sind 15 besser als gar nichts und wir werden am 1. Mai dort auch weitermachen. Da werden wir nämlich in Halle nach den Rechten sehen, ja, die da Demonstrationen abhalten und mal gucken, wer da alles so kommt und unterschreibt. Dann haben wir noch ein organisatorisches Problem. Das hatte ich vor 2 Wochen schon mal angesprochen. Da geht es um die Frage der Moderation der Mailingliste oder Listen eigentlich. Wir wollen die wieder moderieren. Ich weiß nicht, wie das woanders gehandhabt wird. Wir haben uns aber entschieden, das nicht intern zu machen, weil das im Prinzip Probleme nur noch verstärkt nach unseren letzten Erfahrungen. Denn sie zu lösen, also haben wir uns für externe Moderation entschieden. Da war Plan A, dass man dort die Universitäten mal anfragt. Ja, da kriegte ich eine sehr nette Antwort von einem Professor, der dann sagt, der wörtlich schrieb, er sei dafür nicht zuständig. Ja, also fällt mir auch nichts mehr dazu ein. Als wäre Plan B an der Tagesordnung, dass wir halt versuchen, aus den anderen Landesverbänden dort irgendwie einen Deal zu machen. Wir moderieren euch, ihr moderiert uns. Also da hätte ich gerne mal ein paar Angebote. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, Luisa habe ich ja gesehen, die ist da im Pad aktiv gewesen. Vielleicht hat die noch was zu ergänzen. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Ergänzungen oder Fragen? Ja, ich hätte hier eine kurze Frage. Oder Anregung. Also ich finde diese Idee der Kreuzmoderation grundsätzlich gut. Wir müssen natürlich in Berlin erstmal klären, ob und wenn ja, welche Mailingliste wir überhaupt moderiert haben möchten. Es gibt bei uns, muss ich selber mich nochmal genau schlau machen, wer wo was wie genau moderiert. Nicht, dass ich da jetzt sozusagen was verspreche, was per Beschluss offen bleiben soll. Aber grundsätzlich finde ich die Idee ganz gut. Vielleicht auch noch eine Geschichte, wenn man an der Uni natürlich von einem Prof eine Antwort kriegt, ist glaube ich so als, wie heißt das schön, wenn man mit einem Problem von einem Juristen eine Antwort kriegt oder wie auch immer. Die Leute sind ja sowas von autonom, die Profs, dass das natürlich bei einem anderen schon wieder ganz anders aussehen kann. Und es kann einen geben, der zerreißt die Idee in der Luft und der nächste findet sie total toll. Also da würde ich mich nicht entmutigen lassen, wenn ein Prof mal so eine Antwort schickt. Das war auch meine Idee, da nochmal nachzustochern. Wir haben ja am Donnerstag Vorstandssitzung, da werden wir das nochmal neu in die Wege leiten. Und zur Not kann man ja auch direkt die Studenten ansprechen, weil wenn die können sich ja, glaube ich, eine Projektarbeit suchen. Das kann eine Moderation eine Mailingliste sein, finde ich. Ja. Ich würde da auch mal gucken, was die Fachschaften so zu dem Thema sagen. Ja, genau, würde ich auch vorschlagen, die Fachschaften. Ich kann mal an der TU Berlin fragen oder generell mal so ein bisschen die Stimmung abfragen von politisch aktiven Studierenden. Das wäre sehr gut. Okay, vielen Dank. Ich habe eben mit Schweiß auf der Stirn festgestellt, dass ich am Saarland vorbeigerauscht bin und der Thorsten ist ja da. Thorsten, erzähl. Ich wollte mich schon beschweren, aber ich habe dich mal weiterreden lassen. Ja, du hättest dich zu Recht beschwert, mach einfach. Ja gut, die letzte Woche war ich ja auch nicht da gewesen, aber da ging dann vor, was ich hier auch dabei geschrieben habe jetzt, letzte Woche Dienstag war ein Stammtisch gewesen, der auch sehr gut besucht war. Was eigentlich schon fast eher verwundert hatte, weil bevor wir unsere jetzigen Probleme hatten, war der in aller Regel nicht so gut besucht. Aber wir haben das halt dann auch genutzt, um zu schauen, wie es so mit der Bereitschaft aussieht, in einem zukünftigen Vorstand und Schiedsgericht tätig zu werden. Und da konnten wir halt feststellen, das war wahrscheinlich eine neue Vorstandszusammensetzung, doch relativ problemlos hinkriegen werden. Im Moment haben wir terminiert im Auge den 11.06., weil wir wollen ein bisschen Vorlaufzeit jetzt trotz allem haben. Also dass wir jetzt noch mit einem offiziell handlungsfähigen Vorstand die Vorstandsneuwahl schon terminieren, dass wir halt nicht müssen eine notfallmäßige Neuwahl machen, damit wir die Möglichkeit haben, die Vorstandszusammensetzung per Satzungsänderung eventuell noch ein bisschen anzupassen. Und ja, was ich auch noch dabei geschrieben habe, jetzt am Samstag waren wir dann auch mit einem Stand auf dem Ostermarsch vertreten, wie in den letzten Jahren. Hatten gehofft gehabt, ein paar Unterstützungsunterschriften auch dabei sammeln zu können. Allerdings, wie wir dann feststellen mussten, ein paar andere waren auf die gleiche Idee gekommen. Also wir mussten uns dort dann auseinandersetzen, sowohl mit dem Bündnis Grundeinkommen, der MLPD und auch noch der V-Partei. Also das wird dann schon ziemlich eng, wer da jetzt alles um die Unterstützungsunterschriften buhlt. Ja. Ah, und ganz oben habe ich noch eine Kleinigkeit bei den jungen Piraten hingeschrieben, weil ja die stellvertretende Vorsitzende in meinem Landesverband sehr aktiv ist. Die steckt gerade mitten in ihrem Abitur drin. Also die fällt jetzt im Moment mal so die nächsten 2-3 Wochen noch aus, bis die nochmal was außerhalb vom Abi machen kann. Okay. Vielen Dank dafür. Habt ihr Fragen an Thorsten? Fragen nicht, aber ein Terminhinweis. Thorsten, falls ihr Unterstützung braucht zu dem 11.06., da ist eigentlich ein relativ großes Treffen von Piraten im Dreiländereck Hessen, Bavü, RLP geplant, weil da ist der IT-Gipfel der Bundesregierung. Und den wollten wir eigentlich auch relativ groß irgendwie begleiten, parallel begleiten. Das wollte ich dir einfach nur schon mal sagen. Gut, also ich denke mal halt, das haben wir bisher eigentlich immer so hinbekommen, dass ihr dann eure Sache an der Stelle machen könnt. Das Problem war es halt auch gewesen, das war jetzt mittlerweile für uns auch der dritte Ausweichtermin, den wir jetzt schon uns mittlerweile rausgesucht haben, weil wir halt schauen wollten, dass von denen, die was machen wollen in Zukunft, dass da auch möglichst alle dann oder möglichst viele mal an so einen Termin dann auch zusammenkriegen kann. Ja, deswegen, weil wir hatten da schon eigentlich was anderes zuerst im Auge gehabt und das war jetzt so der Kompromiss, der sich so rausgestellt hat halt. Und deswegen halt auch nicht unbedingt jetzt besonders noch koordiniert mit irgendwelchen anderen Sachen, wo es klemmen kann, sondern einfach, ja, sag mal Augen zu und durch, dass wir unsere Sache jetzt irgendwie nochmal auf die Reihe bekommen. Okay. Gut, dann vielen Dank dafür. Ich mache für Schleswig-Holstein und Thüringen mal einen Sammelaufruf. Ist jemand da? Und dann gehen wir mal davon aus, dass die Dinge tun. So, von Gernot steht jetzt nichts drin. Anwesend ist er auch nicht. Der wird wahrscheinlich irgendwo on Tour sein, denke ich, ne? Nun denn, er tut Dinge. Und dann sind wir bei der Energiepolitik. Michael, bitteschön. Ja, ich habe Bemerkung reingeschrieben, dass zwei Offshore-Windparks einen Zuschlag von 0 Cent bekommen haben bei der letzten Ausschreibung. Das ist jetzt etwas trocken, ist eine ausgesprochen spannende Sache. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Dong Energy ist dänischer Staatskonzern, hat über Jahrzehnte Kohlekraftwerke gebaut, hat sich davon vor einigen Jahren verabschiedet und konzentriert sich auf den Aufbau von Offshore-Windparks. Die Zentrale für die Offshore-Windparks ist hier in Norddeich, also bei uns um die Ecke. So, und es gibt jetzt, im letzten Jahr gab es Ausschreibungsverfahren von der Bundesnetzagentur für Photovoltaikanlagen. In diesem Jahr ist es festgelegt, dass auch Windparks und Windkraftanlagen ausgeschrieben werden, also ein Ausschreibungsverfahren stattfindet. Das hat jetzt zum ersten Mal für eine Leistung von, ich glaube, 1500 Megawatt für Offshore stattgefunden. Vor 2 Wochen ungefähr war das, glaube ich. Und Dong Energy hat sich auch beworben mit 3 Windparks. Und für 2 haben sie gesagt, wir wollen keine EEG-Subvention oder Vergütung bekommen, also 0 Cent. Das ist natürlich erstmal überraschend. Wenn man sich die Pressemitteilung von Dong etwas genauer anschaut, dann ist es so, dass es hier um Windparks geht, die sollen ab 2024 gebaut werden. Dong geht davon aus, dass die Kosten für die Anlagen weiter sinken und sind wohl der Meinung, dass sie dann mit dem normalen Börsenstrompreis klarkommen. Der liegt ja im Moment so immer um die 3 Cent. Das ist natürlich schon eine Ansage und insofern auch spannend, weil zum einen wir in unserem Wahlprogramm ja auch geschrieben haben, wir möchten keine EEG-Vergütung mehr für Anlagen aus dem Bereich erneuerbare Energien, weil die eigentlich wirtschaftlich sind. Das ist natürlich ausgerechnet das Anlagenkonzept, was immer noch am aufwendigsten ist, nämlich Offshore-Windkraft, mit 0 Cent jetzt anfängt, ist schon spannend. Man muss natürlich sehen, dass hier auch ein Bau von Netzstruktur erforderlich ist. Also es wird schon teurer für die Gesellschaft als nur der Börsenstrompreis. Aber immerhin, und ich versuche ja oder möchte gerne, dass wir eben eine Energiewende-Diskussion anfangen, am liebsten auch mit Offshore. Das habe ich ja die letzten Wochen hier auch schon thematisiert. Und es sieht so aus, als wenn wir das wirklich zum interessanten Thema machen können. Ich möchte mit Dong, einem Pressesprecher, mich dann nochmal unterhalten und eigentlich auch hier vor Ort mit denen nochmal zusammensetzen, um nochmal ein paar weitere Informationen zu bekommen. Und versuche das dann auch in einem Blogbeitrag mal ein bisschen aufzulösen, weil nur der Hinweis Offshore-Windstrom 0 Cent ist natürlich so irreführend. Frage in die Runde oder an dich, Astrid, wer ist eigentlich der direkte Ansprechpartner für einen Blogbeitrag für die Bundeswebsite? Am besten Wolfgang Wiese, also X-Wolf. Kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben oder finde ich die irgendwo einfach? Ich gucke mal nach, ob er eine Piratenpartei-Adresse hat und ansonsten frage ich ihn. Ja? Ja, das wäre nett, weil die nächsten Tage wollte ich das dann mal aufschreiben und dann auch weiterreichen. Pressemitteilung ist, glaube ich, im Moment zu schwierig. Das ist schon etwas komplex darzustellen. Ich glaube, der bessere Weg ist, erst einen Blogbeitrag zu machen, dann zu überlegen, ob man vielleicht noch eine Pressemitteilung dann hinterher schiebt, wo man vielleicht auch auf den Blogbeitrag dann verweisen kann, weil die Zusammenhänge müssen da schon sauber dargestellt werden, sonst versteht man das nicht richtig. Ja. Nee, ist okay, schüttel mich mal nachher nochmal kurz, dann mob wieder. Okay, habt ihr Fragen? Ja, kurze Frage an mich. Hat der Hohmann hat doch gesagt, 0,44 Cent wäre der gewichtete Zuschlagswert. Und dass der weit unter der Erwartung war, war klar. Und der höchste Gebotswert, der noch angenommen wurde, war bei 6 Cent, ja? Ja, es sind insgesamt 4 Offshore-Windparks ausgeschrieben oder haben einen Zuschlag bekommen. 2 zu 0 Cent, eben von Dong, der dritte von Dong mit 6 Cent und ENBW hat auch einen Zuschlag bekommen. Wobei ich dann nochmal nachgucken muss. Ich wollte diesen Durchschnittswert von 0,44 Cent ausrechnen. Das ist aber anscheinend nicht so ganz trivial. Da muss ich vielleicht mit der Bundesnetzagentur nochmal telefonieren, wie die Zahl genau zustande gekommen ist. Denn so im Dreisatz habe ich es nicht hinbekommen. Aber ist auch nochmal ein Hinweis. Die Bundesnetzagentur war also sehr überrascht über dieses Angebot 0 Cent. Klar, das gibt hoffentlich dann eine ganz andere Diskussion. Wobei wir ja trotzdem sagen, also Offshore-Windpark ist halt aufwendigste Form, wollen wir eigentlich nicht mehr. Aber da muss man jetzt natürlich gut argumentieren, weil die Wirtschaft, gab auch eine Pressemitteilung vom, ich glaube, Bundesverband Windenergie, die sich natürlich freuen jetzt über so einen Zuschlag, dass also Wind-Offshore wieder ein Thema wird, positiv im Moment belegt ist. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Ja, es gab sehr viele Presseberichte darüber. Also innerhalb von Energiezeitschriften, nenne ich das mal so. Also von Fachzeitschriften habe ich sehr viel darüber gelesen. Ja, DBA hat das ja als Meldung gebracht, aber eben auch nur so ganz kurz, 0 Cent, kann man nicht so genau nachvollziehen, dass es eben doch etwas komplizierter ist. Aber ist ja eine reizvolle Aufgabe für uns, das ein bisschen darzulegen und dann die Diskussion zu führen. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden. So sehr viel tiefer würde ich jetzt nicht ins Spezielle wollen, wenn es okay ist, und möchte gerne weitergehen. Dann sind wir nämlich bei Annette. Hallo Annette, Landwirtschaft. Ich glaube, ich muss mal eben zu ihr gehen. Irgendwas klappt da nicht. Moment. Okay. Ja, in der Zwischenzeit. Hallo ganz Annette. Unten hat geklappt. Danke. Sehr schön. Moin. Hallo. Schieß los. Ja, nur ganz kurz. Zurzeit bearbeiten wir mit der AG die Wahlprüfsteine zum Thema Tierschutz. Der Europäische Tierschutz- und Naturschutzverein hat Thomas angeschrieben. Dort schreiben wir im Pad, versuchen wir Antworten auf die zum Teil sehr detaillierten Fragen zu geben. Unser Wahlprogramm gibt das natürlich nicht so genau her, aber wir sind da auf ganz gutem Weg, da uns auszutauschen und auch Antworten hinzubekommen, die durch unsere Wahlprogramm voll abgedeckt sind. Als nächstes versuchen wir dann auch die AG wiederzubeleben. Nächstes Ziel ist einfach regelmäßig wieder uns im Mumble zu treffen und dann auch für den Wahlkampf bestimmte landwirtschaftliche Themen voranzubringen. Da, wo es passt. Da, wo es hoffentlich ankommt und die Leute bewegt. Ja, das war's soweit. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Annette? Ja. Ja, dann sprich doch mal, Sevolino. Was machst du da unten? Du gehörst hier oben hin. Ja, okay, na gut. Ich habe über die PolGFQ eine Einladung zum Tierrechtsgipfel bekommen am 4. August 2017. Ich habe das Gefühl, dass ich das am besten an euch weiterreiche, wenn das okay ist. Wäre das so gewünscht? Inwiefern weitergeben, dass jemand aus der AG Landwirtschaft oder Tierschutz dann da dran teilnimmt? Ja, genau, also beziehungsweise ihr könnt es erstmal anschauen und sagen, wenn es total, keine Ahnung, Kacke ist einfach, ja, dann machen wir da natürlich nichts. Aber wenn ihr sagt, Mensch, es ist tatsächlich relevant, da kann man Reichweite bekommen und da habt ihr Lust hinzugehen, einfach als, weil es halt eine Einladung ist, ne? Wo ist denn das hier? In Chiemgau, glaube ich, ne? Dann geht er halt hin, so ungefähr, ne? Also Chiemgau ist nicht gerade um die Ecke bei uns, ne? Hast du irgendwas in Niedersachsen, das wäre schön. Ja, genau, das meine ich, ne? Also ich denke halt, schaut euch mal an, schaut euch an, was die Themen sind, und ja, wenn es eh nur irgendwie so Randthemen sind, dann lohnt sich das nicht, um die Welt dafür zu reisen, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn sich jemand findet, der vielleicht ohnehin da ist, dann passt ja. Aber nicht, ansonsten dann sagt halt einfach wieder Bescheid. Ich würde es euch rüberschicken dann. Du schickst das dann an die AG Landwirtschaft. Das wäre dann die nächste Frage. Wenn das die richtige Adresse ist, dann schicke ich es darüber, ja. Jo, ihr könnt auch bei uns Bescheid sagen, wir sind hier nämlich in Bayern. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Entschuldige, wenn ich mich einmische, ich trage mal eben die E-Mail-Adresse von Annette ins Pad ein. Dann kannst du das ja direkt auch an Annette schicken. Oder so, genau, ist vielleicht einfacher. Jo. Und Annette, wenn du das Gefühl hast, dass das was ist, was du dem LV Bayern rüberschieben solltest, dann sag Bescheid, dann kriegen wir das. Also guck du aber erstmal drauf. Genau, das war auch mein Gedanke. Ja, ihr könnt am besten beurteilen, ob es überhaupt relevant ist oder ob es einfach Unsinn ist. Ja, da gucken wir gerne drauf. Ja, klar. Okay. Gibt's weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Damit wären wir bei Datenschutz und Patrick Breyer, der Dinge tut, denn er hat Wahlkampf. Und die nächste wäre dann die Anja mit der Digitalisierung. Sie hat was reingeschrieben. Bist du da? Ist sie nicht. Gut, dann sage ich einfach, was sie reingeschrieben hat. Sie hat also Blogbeiträge wohl geschrieben und vorbereitet und nimmt Kontakt auf für verschiedene Hintergrundgespräche, Wirtschaft, Apotheker und anderes. Viel mehr konnte sie nicht reinschreiben, weil das Pad momentan etwas rumpelig läuft. Damit wären wir bei der Netzpolitik. Und René, bist du da? Das sieht mir nicht so aus. Dann tut er Dinge. Ja, und dann gehört das Mikro jetzt dir, Sebolino. Ja, genau. Ich war ja ein bisschen im Urlaub. Ansonsten arbeite ich weiter an den Plänen, das so ein bisschen mit der als Themenbeauftragter auf solide Füße zu stellen. Zwischendurch gab es so ein bisschen was an Wahlprüfsteinen zu bearbeiten. Es ist natürlich ein Themenbereich, in dem wir bisher wenig ausgeprägte Meinungen haben. Da kommen dann so Sachen wie, was sind jetzt unsere Gedanken, wie wir Verwaltungskomplexität bei kleinen und mittelständigen Unternehmen, ständischen Unternehmen reduzieren können, oder wie wollen wir mit der kalten Progression umgehen, sowas. Ja. Aber da muss man halt mit umgehen irgendwie. Ansonsten gibt es noch so ein paar kleinere Diskussionen, die ich in Hessen geführt habe, weil mein Gedanke ist ja, dass man dann auch entsprechend immer wieder so Sessions macht, wo man Sachverhalte, die unklar sind, klärt oder was man mal so hört, erklärt oder zumindest so gängige Theorien dazu darlegt. In Hessen selber gab es so ein bisschen Verwirrung um den Wert der Arbeit und dass, wenn Unternehmen Zinsen auf Fremdkapital bezahlt, dass dann die Arbeit notorisch unterbezahlt sei. Das, was sich so grob aus der Arbeitswerttheorie ableitet. Und da haben wir ein bisschen mal über Arbeitswerttheorie gesprochen. Einfach nur so als Testlauf. Und ich denke, das wäre vielleicht eine gute Sache, wenn man das eben dann irgendwann breiter ausrollt. Aber das ist eben noch so eine Art Findungsphase. Geht es den richtigen Weg. Es fehlt halt nur an der Zeit, weil es viel zu tun gibt. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Sebolino? Das hört sich jetzt auch nicht so an. Dann gibt es jetzt einen Sammelaufruf für Wirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Queer, Drogen- und Suchtpolitik. Ist da irgendjemand da? Dann definieren wir das jetzt einfach mal groß unter dem Terminus Tun Dinge. Unter Top 4 haben wir von Enavigo nochmal den Hinweis auf den IT-Gipfel am 10. und 11.06. Im Dreiländereck Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Darüber hatte Enavigo ja eben schon erzählt. Ansonsten Informationen, gibt es jemanden, der noch irgendwie was weitergeben möchte? Das hört sich auch nicht so an. Dann die üblichen Hinweise, Koordinatorenkonferenz, da gibt es eine Website und AG-Sprecher, sollten dann vielleicht auch mal dahin. Und ansonsten Presse und Social Media sucht eigentlich auch immer Leute, die Blogbeiträge schreiben. Wendet euch generell auch mit euren Ansprechpartnern an die sgpresse@lists.piratenpartei.de. Dann kommt jetzt noch der Hinweis für Michael Bernd, denn ich habe eben noch so unterwegs und nebenher den X-Wolf gefragt. Da gibt es auf der Website ein Formular, wo man seine Blogbeiträge einkippen kann, oder aber du schreibst einfach an presse@piratenpartei.de. So, gibt es jetzt noch Dinge von bleibendem Wert, die ihr sagen möchtet? Ich möchte mich trotzdem bei Isan kurz bedanken, die hatte mir die E-Mail-Adresse von dem Wolfgang schon geschickt. Aber ich kann gerne über presse@piratenpartei.de gehen. Ist dann wahrscheinlich besser, weil da weiß man sonst nicht, ob es untergeht oder nicht. Also es ist, ich täte es. Okay, gut. Ja, dann sind wir jetzt auch durch mit unserer heute doch recht reduzierten Sitzung. Ich muss auch. Wer? Ach, bestenfalls, da bist du doch. Ja, ich war den ganzen Abend hier. I'm sorry. Also ja, du hast dich klein geschrieben, ich habe dich nicht gesehen. Alles gut. Wollt ihr noch zwei Dinge hören, oder? Aber ja. Okay, ich bin voll im Stress. Also ich spreche gerade als Beauftragter themenpolitischer Tralala. Es passieren gerade unglaublich viele Dinge und Mary Jane steht an, Messe in Berlin, es steht die Hanfparade an, es stehen Global Marijuana Marsch an, sprich 6. Mai und fortfolgende. Ich kann nur sagen, es passiert wirklich sehr, sehr viel, auch medizinisches Cannabis, was offiziell freigegeben worden ist, was aber überhaupt nicht funktioniert, gibt unglaublich viele Probleme und auch Arbeitsfelder. Aber es ist Bewegung drin und das macht auch entsprechend Spaß. Okay, dankeschön. Brauchst du eventuell hier oder da Unterstützung? Sollen wir Hilfeschreie in die Landesverbände loslassen? Ja. Die brauche ich auf jeden Fall. Ich werde diese Woche noch Anträge vorbereiten, weil wir tatsächlich Geld generieren müssen, um teilnehmen zu können. Das betrifft sowohl die Mary Jane vom 16. bis zum 18. Juni, wie auch die Hanfparade, die am, halt mich nicht fest, 12. August, glaube ich, stattfindet. Also auf beiden möchten wir auftreten und an beiden Veranstaltungen möchten wir beteiligt sein. Und das bedeutet, dass wir Geld generieren müssen. Also der Stand der Mary Jane ist durch. Und wie gesagt, ich bin gerade dabei, die Mary Jane durchzukalkulieren und dann auch einen weiteren Antrag an den Bundesvorstand zu stellen. Aber es läuft darauf hinaus, dass tatsächlich auch die Länder, wie schon die letzten 2 Jahre passiert, ein bisschen in die Tasche greifen. Okay, dann erwarten wir deine Anträge mal mit dem größten Wohlwollen. Ich habe sowohl Marisa als auch Sammy am Mikro und weiß jetzt nicht, wer zuerst da war. Schlag durch. Ich schlag nie. Ist mir völlig egal. Sammy war vor. Oh, danke. Bestenfalls, ich bin hochgekommen, um dir zu sagen, dass ich dabei bin, oben in meinem Atelier die nächste Graspirin-Schachtel zu basteln. Und dann ist die Frage, wo wird die, in Berlin müssten sie eine haben, wo wird die gebraucht? Hier beim Global Marijuana March, wo ich dann wahrscheinlich auch hinkommen könnte? Oder was meinst du? Können wir uns da irgendwie kurz schließen, wir zwei? Also das können wir auf jeden Fall. Sehr gerne. Und ich finde es toll, dass du dich engagierst. Sag mir, was du vorhast und ich werde dir die Unterstützung geben, die ich dir geben kann. Also vernetzt bin ich. Also wie gesagt, sämtliche Aktivitäten, die du da in irgendeiner Weise in Angriff nehmen möchtest, unterstütze ich und spreche mich einfach an. Frag mich Fragen. Ja, okay. Es ist einfach, geht nur darum, dass ich vor ein paar Jahren in Berlin ja mit dieser Grasperinschachtel auf dem Kopf gehalten vor dem Piratenwagen rumgelaufen bin. Und das hat relativ viel Aufsehen erregt. Das könnte man hier, ob das in Köln ist oder sonst wo, auch wieder machen oder die Schachtel auf jeden Fall wieder so ähnlich einsetzen. Und dazu bin ich jederzeit bereit. Meine Liebe, das ist ein sehr gutes Angebot. Und hast du meine Telefonnummer? Nee, aber du kannst sie mir per DN auf Twitter schicken. Nö, die schickst du jetzt auf Mumble. Okay. Okay, und ihr kümmert euch dann um die Detailfragen? Jo. Ja, ja. Und jetzt ist Marisa vom Mikrofon weg. Wo ist sie denn? Weg. Nun gut, nachdem ich jetzt niemanden mehr am Saalmikro habe, habe ich von Ride of Parley noch eben den Link auf das Marina Kassel Pad mit der Bitte, ihr möchtet doch was eintragen. Sei so nett, Mario, pappt das doch freundlicherweise auch in unser Protokollpad hier. Sonst mache ich es nachher, ich komme nur momentan nicht dran. Ja, also wir brauchen noch Vorträge etc. für die Marina Kassel im Juni. Und ansonsten wären wir dann jetzt tatsächlich durch. Und ich würde die Sitzung dann jetzt schließen wollen. Darf ich noch was sagen? Nee, doch sicher. Ja, bevor du schließt. Zum einen Marina Kassel, welches Wochenende im Juni war das? 16. bis 18. Danke. Ja, danke. Und das ist der Beginn der heißen Wahlkampfphase. Inwieweit spielen denn Wahlkampfteam, Wahlkampforganisationen und so weiter eine Rolle auf der Marina Kassel? Es gibt nichts anderes, was eine Rolle spielt. Okay. Doch, gibt es. Nämlich? Ja, das ist doch die Mary Jane. Und da werden auch... Ja, die ist aber in Berlin. Ja, und da werden auch Vorstände da sein, die nicht die Marina Kassel besuchen werden. Ja, ich weiß. Aber auf der Marina Kassel ist Wahlkampf das Thema, weil dafür machen wir das. Ja, das stimmt. Okay, Leute, ich mach den Sack jetzt einfach zu. Es ist 20.43 Uhr. Ich schließe hiermit die Sitzung, weil ich auch furchtbar genervt bin von diesem An und Aus von dem Pad. Bitte seht's mir nach. Das hat mich heute schrecklich irritiert. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bedanke mich ganz herzlich bei allen Anwesenden fürs Dabeisein. Danke für die Mod.